Erster, wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen die Chance nicht verpassen, in Gottes Ruhe zu kommen. Gott hat das versprochen. Zweiter, wir haben die gute Nachricht gehört, genau wie andere Leute früher. Aber die Leute haben nicht auf die Nachricht gehört und geglaubt. Deshalb hat es ihnen nicht geholfen. Dritter, wir, die wir glauben, kommen in Gottes Ruhe. Gott hat gesagt, sie sollen nicht in meine Ruhe kommen. Das sagte er, obwohl er die Welt schon fertig gemacht hatte. Vierter, Gott hat über den siebten Tag gesprochen. Er sagte, Gott ruhte am siebten Tag von seiner Arbeit. Fünfter, Gott hat auch gesagt, sie sollen nicht in meine Ruhe kommen. Sechster, einige Leute werden in Gottes Ruhe kommen. Aber die Leute, die zuerst die gute Nachricht gehört haben, sind nicht hineingegangen, weil sie nicht gehorsam waren. Siebter, deshalb hat Gott einen neuen Tag bestimmt. Er nannte ihn heute. David hat lange danach darüber gesprochen, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann seid nicht stur. Achter, Josua hat die Leute nicht wirklich in Gottes Ruhe gebracht. Sonst hätte Gott nicht von einem anderen Tag gesprochen. Neunter, es gibt also noch eine besondere Ruhe für Gottes Volk. Diese Ruhe ist wie ein Sabbat. Zehnter, wer in Gottes Ruhe kommt, ruht sich von seiner Arbeit aus. So wie Gott sich von seiner Arbeit ausgeruht hat. Elfter, wir müssen uns sehr anstrengen, um in Gottes Ruhe zu kommen. Wir dürfen nicht ungehorsam sein, so wie die anderen Leute früher. Zwölften, Gottes Wort ist lebendig und stark. Es ist schärfer als ein Messer mit zwei Seiten. Es geht tief in uns hinein und zeigt uns, was wir denken und fühlen. Dreizehntes, nichts ist vor Gott versteckt. Er sieht alles. Wir müssen ihm alles zeigen. Vierzehnter, wir haben einen großen Priester, der in den Himmel gegangen ist. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Wir müssen an unserem Glauben festhalten. Fünfzehnter, Jesus versteht unsere Schwächen. Er wurde genauso versucht wie wir, aber er hat nie gesündigt. Sechzehnter, deshalb können wir mutig zu Gott kommen. Er wird uns helfen und uns seine Gnade geben, wenn wir sie brauchen.